haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute das Passwort. Es war einer dieser Tage, an denen man sich am liebsten in den Kühlschrank zurückgezogen hätte. Trotz geöffnetem Fenster kühlte kein Windhauch die stickige Luft. Und die Menschen gingen entweder ganz langsam oder gar nicht ins Freie. Da mein neuer Klient aber darauf bestand, dass ich ihn aufsuchte, blieb mir nichts anderes übrig, als mich auf den Weg zu machen. Am anderen Ende der Stadt saß Herr Kamba in einem breiten Sessel und zeigte auf ein Bücherregal. Um es gleich vorwegzunehmen, ich habe nicht alle Bücher gelesen. Ach. Genau genommen lese ich seit 20 Jahren keine Bücher mehr. Trotzdem sind mir die Bücher ans Herz gewachsen. Und um mir dies zu beichten, haben Sie mich hierher bestellt. Ich möchte, dass Sie die Zusammenhänge verstehen. Sie sagten am Telefon, dass ich Ihnen ein Passwort besorgen soll. Seien Sie doch nicht so ungestüm. Dann erzählen Sie mir von Ihren Büchern. Dafür verlange ich allerdings eine Honorarzulage. Sehen Sie das schmale Bücherregal hinter dem Computer? Für einen Sehtest verlange ich ebenfalls eine Honorarzulage. Was fällt Ihnen bei dem schmalen Bücherregal auf? Es ist scheußlich und es ist leer. Genau. Ein leeres Bücherregal, das ist noch schlimmer als ein leerer Kühlschrank. Ja, Sie könnten ein paar gekochte Eier in das Bücherregal stellen. Dieses Bücherregal dient einem einzigen Zweck. Ein Sehtest für Privatdetektive. Ich stelle jede Woche ein anderes Buch in das Regal. Nur ein Buch. Sie verstehen? Die Menschen haben die seltsamsten Hobbys. Sie lösen Kreuzworträtsel, stricken Socken oder stellen einmal in der Woche ein Buch in ein Regal. Sie verstehen nicht. Das alles hat mit dem Passwort zu tun. Ah, das Buch dient als Eselsbrücke für ein Passwort. So ist es. Also, ich besitze ein Computerprogramm, in dem ich alle Kennwörter und Passwörter, alle Codes, auch jene von meinem Safe, speichere. Ich verwende grundsätzlich keinen Code zweimal. Deshalb ist das Computerprogramm für mich lebenswichtig. Dieses Programm ist ebenfalls mit einem Passwort geschützt. Wenn ich mich nicht mehr an dieses Passwort erinnern kann, sind alle anderen Passwörter auch weg. Ein bisschen viel Aufwand für ein paar wenige Passwörter. In das Buch im Regal ist der Schlüssel. Ich tausche es jede Woche. Der Titel des Buches, rückwärts buchstabiert. So. Und weil das Buch jeweils in dem Regal steht, merke ich es mir nicht. Ich tausche es aus, ändere das Passwort und denke nicht mehr daran. Langsam dämmert mir, worauf Sie hinaus wollen. Das Buch ist weg und damit alle Passwörter. So ist es. Ich kann mich nicht daran erinnern, welches Buch ich hingestellt habe. Und wann haben Sie bemerkt, dass es weg ist? Gestern. Ich habe stundenlang versucht, die Software zu öffnen, aber es funktioniert nicht. Und ich soll das Buch wieder beschaffen? Ja, ohne das Passwort habe ich keinen Zugriff auf wichtige Dateien und auch nicht auf meinen Safe. Wurde in das Haus eingebrochen? Nein. Und es kommt auch nur ein einziger Mensch für den Diebstahl in Frage. Meine Putzfrau. Ah, das macht die Sache einfacher. Wie heißt die Putzfrau? Sven irgendwas. Den Vornamen habe ich aufgeschrieben. Die Putzfrau heißt Sven. Es ist eine spezielle Putzagentur. Ein Nacktputzer. Ja, wo denken Sie denn hin? Nackte Menschen kommen ja nicht ins Haus. Nein, Sven hat sich als Clown verkleidet und geputzt. Und Sie haben ihm dabei zugeschaut. Ich hasse Clowns. Habe sie nie lustig gefunden. Aber einem Clown zuzuschauen, wie er meine Regale abschaut, das amüsiert mich. Und jetzt ist der Clown weg und mit ihm das Buch. Vielleicht hat er noch anderes mitlaufen lassen, aber das Buch ist entscheidend. Bringen Sie es mir zurück. Und wenn es in einem Regal mit 100 anderen Büchern steht? Dann bringen Sie mir alle Bücher. Nein, fotografieren Sie die Bücher. Ich benötige nur die Titel. Er gab mir die Adresse der seltsamen Agentur und einen Vorschuss. Nachdem ich vergeblich nach einem Namensschild gesucht hatte, klingelte ich mich durch einen anonymen Wohnblock, in dem niemand Näheres über seinen Nachbarn wusste. Schließlich wurde ich in einem Hobbykeller fündig. Ein richtiges Büro kann ich mir noch nicht leisten. Deshalb empfange ich meine Klientel lieber in der Lobby eines Luxushotels. Maloney darf man auch im Hobbykeller empfangen. Ich suche nach einem Sven, der für Sie arbeitet. Der arbeitet nicht mehr für mich. Gibt es dafür einen konkreten Grund? Er hat Termine verpasst und ich habe negative Rückmeldungen erhalten. Über Diebstähle und anderes. Sind Sie einer meiner Kunden? Glücklicherweise nicht. Ich bin Privatdetektiv. Putzende Clowns kann ich mir nicht leisten. Sie können bei mir auch singende Putzfrauen buchen oder einen Mann, der Philosophen rezitiert, während er den Fußboden feucht aufnimmt. Deren feuchte Träume sind mir fremd. Ich mag es lieber handfest. Geben Sie mir die Adresse von diesem Sven und ich mache Ihnen den frivolen Meloni. Danke, kein Bedarf. Meine Agentur vermittelt keine Schmuddelangebote. Die meisten, die für mich arbeiten, sind Studentinnen und Studenten. Auch dieser Sven? Nein, der ist ungebildet. Deshalb taugt er nur etwas für diese Clown- und die Uniformnummer. Er putzt auch in Uniform. Ja, es gibt Frauen, die so etwas mögen. Es gibt auch Frauen, die Politiker mögen. 100 Franken. Das ist ein faires Angebot. Ich soll für 100 Franken Ihren Hobbykeller putzen. Sie geben mir das Geld und ich gebe Ihnen Svens Adresse. Der Schein sah echt aus. Sie schrieb die Adresse auf einen rosa Zettel und ich machte mich auf den Weg. Im zweiten Stock eines gelblich gestrichenen Hauses traf ich auf einen Mann, der mich misstrauisch begutachtete. Wer hat Sie vermittelt? Ich bin schwer vermittelbar, deshalb mache ich alles auf eigene Faust. Gut, also 50 Franken pro Tag, mindestens 3 Tage, bezahlbar im Voraus. Während Kongressen und der Straßenparade verlange ich das Dreifache. Ui. Keine Chaoten, keine Langhaarigen, keine Tätowierten, keine Noten und keine Verwaltungsräte von Großbanken. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ich stelle keine Fragen und verlange auch keinen Ausweis. Damit gehe ich ein Risiko ein. Das Zimmer ist sauber, 8 Quadratmeter, kein Fernsehen, kein Kühlschrank. Wer etwas kocht, fliegt raus. Ich suche nach einem Mann, der sich Sven nennt und der hier wohnt. Der wohnt nicht mehr hier. Hab für eine Woche bezahlt und ist seit ein paar Tagen wieder weg. Angenehmer Mann, ruhig, gepflegt. Trug er Mann auf sich, als Sie ihn zuletzt sahen? Er hatte eine Tasche dabei. Sind Sie Privatschnüffer? Riecht man das? Sie könnten nach meiner Frau suchen, ist vor 4 Jahren abgehauen. Also wenn Sie sie finden, bezahle ich Ihnen 50 Franken. Und wenn Sie sie nicht finden, das Doppelte. Offenbar hatte sich der Mann zu viele Fernsehkomiker angeschaut. Ohne neue Adresse und nur mit einer vagen Beschreibung des Mannes, der meinem Klienten ein Buch gestohlen hatte, machte ich mich auf den Weg zur Polizei. Üble Sache, Maloney. Ein Mann, auf den Ihre Beschreibung passt, wurde heute Morgen in einem Wehr tot aufgefunden. Der Mann ist ertrunken. Das ist die statistisch gesehen häufigste Todesursache bei Menschen, die im Wasser tot aufgefunden werden. Wurde bei der Leiche eine Tasche gefunden. Weshalb interessieren Sie sich für den Mann? Ist es einer Ihrer Klienten? Wenn ja, haben Sie ihn bei einer Tombola gewonnen. Der Mann hat ein Buch gestohlen. Der Diebstahl geistigen Eigentums ist kaum noch zu verhindern. Alles, was man digitalisieren kann, wird illegal kopiert und heruntergeladen. Das Buch wurde gestohlen, nicht heruntergeladen. Leider kann sich der Besitzer nicht mehr an den Titel und Autor des Buches erinnern. Das ist der perfekte Auftrag für einen hoffnungslosen Fall wie Sie, Maloney. Kann ich mir den Toten ansehen? Der liegt bei der Gerichtsmedizin. Noch können wir Dritteinwirkung nicht ausschließen. Aber auch ein Unfall oder Selbstmord kommt in Frage. Können Sie uns etwas über die Identität des Sohns sagen? Leider trug er weder einen Ausweis noch eine Cumuluskarte auf sich. Da ich außer dem Vornamen nichts über den Toten wusste, stießen meine Erläuterungen auf wenig Begeisterung. Noch weniger begeistert war mein Klient, der bereits damit begonnen hatte, ganze Bücherkataloge durchzublättern, um möglichst viele Buchtitel, die als Passwort in Frage kamen, ausprobieren zu können. Die Verzweiflung war meinem Klienten ins Gesicht geschrieben. Er war blass, schien kaum geschlafen und noch weniger gegessen zu haben. Meinen Ratschlag, ein wenig an die frische Luft zu gehen, wischte er mit einer Handbewegung weg. Das ist der Worst Case. Das Schlimmste, das passieren konnte. Gibt es denn keinen Computerspezialisten, der Ihr Programm öffnen kann? Ich habe mich vorab erkundigt. Wenn man das Passwort nicht kennt, kommt man nicht an die Daten ran. Trug dieser Tote wirklich kein Buch auf sich? Wenn er es dabei hatte, dann schwimmt es jetzt irgendwo im Fluss. Sie müssen in seine Wohnung. Sie müssen dieses Buch finden. Der Mann hatte keine Wohnung mehr. Zumindest keine offizielle. Wenn er das Buch gestohlen hat, dann entweder um es zu lesen oder um es weiter zu verkaufen. Ja, wer interessiert sich denn schon für all die Bücher? Die Brockenhäuser sind voll davon. Es muss ein spezielles Buch gewesen sein, eines, das wertvoll aussah. Ich besitze keine wertvollen Bücher. Vor ein paar Jahren lud ich einen Antiquar ein, der kaufte mir alles ab, was antiquarischen Wert hat. Dann muss es ein Buch sein, das diesen Sven interessiert hat. Der Mann war ungebildet. Das spürte ich sofort. Ein dummer Clown, der meine Wohnung reinigte. Ich habe mich köstlich amüsiert. Besitzen Sie einen Fotoapparat? Natürlich. Aber ich benutze ihn selten. Es gibt keine Fotos der Bücherwand. Moment. Doch, das könnte sein. Ja. Vor einem Jahr hat mich eine Journalistin vor der Bücherwand fotografiert. Ach. Aber da ist nur ein Teil der Bücher drauf. Vielleicht haben wir Glück. Und jenes, das jetzt fehlt, ist drauf. Könnten Sie diese Journalistin aufsuchen? Ich? Ja, mir war sie zu forschen. Ich mag Frauen nicht, die mich herumkommandieren. Weshalb hat sie sich für Sie interessiert? Ja, ich war zweimal für die Schweiz an den Olympischen Spielen. Sie waren Sportler. Gewicht heben. Ja, heute fällt es mir schwer, mein eigenes Gewicht zu heben. Ja, aber früher, ja, das war noch vor diesen Anabolika-Typen. Eine Stunde später war ich unterwegs zur Journalistin. Sie hieß Charlotte Kreuz und war gerade dabei, eine Reportage über eine der unzähligen Baustellen in der Stadt zu schreiben. Ich komme einmal pro Woche hierher und mache Fotos. Ah. Baustellen sind faszinierend. Wenn man hier steht und zuschaut, hat man das Gefühl, dass es nicht vorangeht. Wenn man aber wöchentlich vorbeischaut, merkt man, wie schnell alles geht. Mich interessieren Baustellen nur, wenn sie direkt vor meinem Büro sind. Bauarbeiter haben die Tendenz, den größten Lärm jeweils am frühen Morgen zu inszenieren. Ich habe Ihnen die Fotos auf einer CD gebrannt. Und wenn ich die abspiele, höre ich sie singen wie Madonna. Mhm. Im Bildhintergrund sind mindestens 100 Bücher zu sehen. Das ist immerhin ein Anfang. Wenn ich eine Reportage über einen Privatdetektiv machen möchte, kann ich mich dann bei Ihnen melden. Sie können sich jederzeit bei mir melden. Allerdings tauge ich nichts für große Reportagen. Meloni fühlt sich nicht wohl auf Papier. Neulich bot man mir ein indiskretes Interview an. Dabei lebe ich von Diskretion. Niemand würde je erfahren, was Sie unter meinem Schreibtisch erleben. Vermutlich einen Niesanfall. Ich leide an einer Stauballergie. Seit ich Whisky trinke, bin ich nur noch gegen Abstinenzler und Polizisten allergisch. Vielleicht sollten wir zuerst was essen und uns danach schutzlos unseren Allergien ausliefern. Wenn Sie ein Date möchten, schicken Sie mir ein E-Mail. Und danach erhalte ich ein Date? Nein, danach wandern Sie auf meine Spamliste. Früher hieß das Korb und klang irgendwie freundlicher. Sogar der alte Gewichtheber konnte es nicht lassen, mit mir zu flirten. Das kann ich verstehen, auch wenn es vermutlich peinlich war. Er sagte mir, dass er früher reihenweise Frauen aufs Kreuz gelegt hat. Was bei der Charlotte Kreuz nicht gut ankam. Ich suche mir meine Lover selber aus. Ach. Hier auf der Baustelle gibt es ein paar interessante Objekte. Allerdings befürchte ich, dass sie dummes Zeug labern und mit einer Frau umgehen wie mit einer Betonmischmaschine. Obwohl ich nachfragte, blieb sie mir die Erklärung schuldig, was genau sie damit meinte. Ich brachte die Fotos zu meinem Klienten. Er hatte bereits Besuch und ich staunte nicht schlecht, kam mir doch die Dame mehr als nur bekannt vor. Frau Dammacher hat mir ihre Hilfe angeboten. Vermutlich hat sie dafür bereits einen Vorschuss kassiert, der deutlich über dem liegt, was unser eins an einem Tag verdient. Es gibt eine zweite Adresse, an der dieser Sven ab und zu übernachtete. Und weshalb haben Sie mir das nicht gesagt, als ich Sie großzügig darum bat? Für 100 Franken kriegen Sie von mir nur zweitklassige Informationen. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Wenn das Buch dort gefunden wird, dann ist diese Adresse Gold wert. Also nicht wirklich. Aber sagen wir mal, 200 Franken? 2000. Das sagte ich bereits. Und wenn das Buch nicht dort ist? Dann sind Sie um eine Gewissheit reicher. Ja. Also, irgendwie hört sich das nicht nach einem guten Geschäft an. Was meinen Sie, Maloney? Ich meine, dass Sie mich mit dieser Frau allein lassen sollten. Sie drohen mir Prügel an? Ich verprügle keine Frauen. Wir gehen zusammen essen und besprechen alles in Ruhe. Es gibt nichts zu besprechen. Ich habe eine Information und ich bin bereit, diese Information zu verkaufen. Die Polizei würde sich ebenfalls für diese Information interessieren. Sie drohen mir mit der Polizei? Das ist schlimmer als Prügel, glauben Sie mir. Moment. Die Polizei würde das Buch als Beweismittel betrachten und das ist nicht gut. Bei der Polizei wäre das Buch in Sicherheit. Selbst wenn es von einem Polizisten gelesen würde, was ab und zu vorkommt, behält ein Buch seinen Stolz. Wenn Sie meinen... Ja, 1000. Aber nur, wenn Sie die Polizei außen vor lassen. Außen vor? Sagt man das heutzutage so? Früher sagte man das irgendwie anders. Sie führen mich zu der Adresse. Meinetwegen. Das ist nichts für mich. Meine Gelenke kreischen schon, wenn ich mir eine Treppe nur schon vorstelle. Es gibt einen Lift in dem Haus. Das ist auch nichts für mich. Ist nichts für meine Psyche. Bin über 70 Jahre nie in einem Lift stecken geblieben. Da ist es doch sehr wahrscheinlich, dass es mich demnächst treffen muss. Gehen Sie, Maloney. Besorgen Sie mir das Buch. Nach einer schier endlosen Fahrt durch verschiedene Agglomerationsgemeinden, die sich alle ähnlich sehen und die nur erträglich sind, wenn man durch sie hindurchfährt, landeten wir in einer Überbauung, die so neu war, dass noch nicht einmal der Rasen grün war. Das ist die Wohnung. Das kann kein Zufall sein. Sie wissen, wer hier wohnt? C. Kreuz. Lesen kann ich auch. Aber das Kombinieren überlassen Sie besser dem ollen Meloni. Sven hat einmal verschlafen und mich gebeten, ihn zum Auftraggeber zu fahren. Ich habe ihn hier abgeholt. Es sah so aus, als hätte er die Nacht hier verbracht. Sie kennen diese C. Kreuz? Es ist doch eine Sie. Ich kenne eine Charlotte Kreuz, die Reportagen schreibt und die Körbe verteilt. Handarbeiten sind nichts für mich. Ich bin mehr der kaufmännische Typ. Sollen die hier warten oder brechen Sie das Schloss auf? Viel raffinierter. Sie brechen über den Balkon ein. Nein, ich klingle. Und dann? Dann warte ich, ob jemand öffnet. Und für so etwas werden Sie von Herrn Kamber bezahlt? Mhm. Und was, wenn sie uns über den Haufen schießt? Ich habe einen Film gesehen, in dem jemand durch eine Tür zwei Personen erschossen hat. Wie hieß der Film denn gleich? Ich kann mir so Zeugs nie merken. Kann man das Türschloss nicht mit einer Kreditkarte öffnen? Oder, also, es ist unheimlich irgendwie. Ja. Die Frau hatte sich zu viele Filme angesehen. Ich ließ sie reden und wartete. Nach einer Viertelstunde verabschiedete sich Frau Dammacher und ich blieb. Zwei Stunden später wartete ich noch immer. Und weil mir das so gefiel, wartete ich auch noch bis zum dritten Teil. Es war mitten in der Nacht, als Frau Kreuz endlich eintraf. Mir schmerzte dasselbige, was vermutlich daran lag, dass ich mit dem Rücken zur Tür eingenickt war. Die Frau wunderte sich über meine Hartnäckigkeit, nicht aber über den Wunsch, etwas zu trinken. Alkohol habe ich nur zum Kochen. Masala oder Portwein? Um diese Zeit ist mir alles recht. Hauptsache, es ist nicht jugendfrei. Aber mehr liegt nicht drin. Männer, die am Ball bleiben, imponieren mir zwar, aber meine Lover suche ich mir selber aus. Zum Beispiel Sven. Sie kennen ihn? Er hat doch hoffentlich nur Gutes über mich berichtet. Haben Sie ihn bei Jack Kamber kennengelernt? Ja, er hat bei Kamber geputzt. Das fand ich reizvoll. Zudem hat er einen traurigen Blick drauf. Ich mag sowas. Wenn Sie mir nicht endlich ein Glas füllen, würde ich auch ganz traurig reinschauen. Sie haben das nicht drauf. Ich meine auch nicht den Hundeblick. Nein, den Blick eines Verlorenen. Und wissen Sie was? Ich hatte recht. Sven ist tatsächlich ein Loser. Der wird es nie zu was bringen. Immerhin hat er diese Woche für Schlagzeilen gesorgt. Tatsächlich? Die Leiche im Wehr. Und das vermutlich nur Stunden, nachdem Sie sich mit ihm vergnügt hatten. Er ist tot? Hat er sich umgebracht? Ich tippe ihr auf Mord. Ich sollte eine Reportage darüber schreiben. Tun Sie das nicht, suchen Sie die Flasche mit Kochwein. Er wollte sich mit einem Deutschen treffen. Einen Namen hat er nicht genannt. Er hat nur dreimal bei mir übernachtet. Da erzählt man sich nicht alles. Es gab mal eine Zeit, da hat man nach dem ersten Mal geheiratet und beim dritten Mal gab's schon Zwillinge. Gott bewahre und Frau verhüte. Hatte er bei seiner letzten Übernachtung ein Buch dabei? Ja, das liegt noch irgendwo rum. Das Buch gehört Kamber. Ist es wertvoll? Für ihn schon. Und für mich springt auch etwas dabei raus. Teilen wir? Honorar, Bett und Kochwein. Ersteres und Letzteres. Dann mal ran an die schöne Flasche. Das Buch liegt drüben im Schlafzimmer. Als ich es sah, habe ich ihn scherzhaft gefragt, ob er Zauberer werden möchte. Er hat nicht gelacht, ihm war es ernst. Er klaute ein Buch mit Zaubertricks. Der große Zauberkurs für Anfänger. Die üblichen Tricks. Sie suchte zuerst das Buch und danach den Alkohol. Ersteres fand sie im Schlafzimmer. Letzteres schmeckte abgestanden. Obwohl es noch immer mitten in der Nacht war, rief ich meinen Klienten an. Er war wach und tippte Buchtitel um Buchtitel in seine Tastatur. Das ist unfassbar. Das ist wie ein Zauberwort. Der große Zauberkurs für Anfänger, rückwärts buchstabiert. Schluckrebaut. Was für ein tolles Passwort. Sehen Sie, es funktioniert. Alle meine Kennwörter, ich habe wieder Zugriff. Ich sehe nur zwei Kennwörter und zwei Zahlenkombinationen. Das sind die Passwörter für das Online-Banking, den PIN-Code für meine Bankkarte und die Safe-Kombination. Endlich ist die Qual vorbei. Habe ich Ihnen gesagt, dass ich süchtig bin? Sie haben im Safe Rauschgift gebunkert. Belgische Pralinen, erstklassige Qualität. Sie haben mich engagiert, um einen Safe voller Schokolade zu öffnen. Es ging auch ein wenig um den Spaß und die Spannung. Ach. Aber auch um die Pralinen. Möchten Sie auch eine Schachtel? Ein süßes Honorar wäre mir lieber. Schicken Sie mir eine Rechnung, ich werde das Geld überweisen. Und jetzt? Jetzt muss ich mir ein neues System ausdenken. Das mit dem Buch ist zwar clever, aber man müsste sich irgendwo den Buchtitel notieren, das ist schlecht. Aber ich habe bereits eine Idee. Sie könnten sich Eselsbrücken bauen. Diese könnten Sie in einem zweiten Computerprogramm mit Passwort sichern. Sie werden mir künftig wöchentlich telefonisch ein neues Passwort mitteilen. Werde ich das? Was aber, wenn Sie plötzlich ums Leben kommen? Nein, das geht nicht. Ich benötige etwas, das absolut sicher ist. Als es hell wurde, hatte mein Klient bereits eine Schachtel Pralinen verdrückt, was mich dazu anspornte, mich ebenfalls zu verdrücken. Frühmorgens ist der Anblick eines Polizisten noch weniger erträglich als mitten in der Nacht. Aber ein Fall ist nun einmal erst abgeschlossen, wenn der Mörder endgültig überführt ist. Üble Sache, Maloney. Ein Deutscher, sagten Sie. Volksgruppe nördlich der Schweiz. Wandert derzeit in Scharen ein und vermisst den Sauerteig und die Buletten. Herr Harning wurde bereits eingehend befragt. Das ist richtig. Kann ich jetzt wieder gehen? Wo kommen Sie so plötzlich her? Die Polizei hält mich fest und ich warte auf meinen Anwalt. Jetzt übertreiben Sie nicht. Sie waren der Letzte, der den Toten lebend gesehen hat. Woher wollen Sie das wissen? Wenn er ermordet wurde, dann hat ihn der Mörder zuletzt lebend gesehen. Der Mann ist intelligent, Maloney. Kann ich jetzt gehen? Ich habe alles gesagt. Und ich will jetzt meinen Anwalt sprechen. Anwälte sind teuer und überflüssig. Unser Rechtssystem wird auch ohne Anwälte funktionieren. Ich habe ein Buch gelesen. Dagegen sollten die Anwälte endlich mal was unternehmen. Gibt es keine Unterlassungsklagen für Polizisten, die Bücher lesen? Das verstehen Sie nicht, Maloney. Anwälte behindern die Justiz mehr, als dass sie der Justiz dienen. Und sie kosten eine Unmenge Geld. In einem System ohne Anwälte gäbe es zwar noch mehr Fehlurteile, aber da könnte man den Hinterbliebenen eine Rente bezahlen und das wäre immer noch günstiger als all die Anwälte. Wovon redet der? Ich habe Sven nicht ermordet. Na gut, ich gebe zu, dass ich mit ihm geredet habe. Aber es war ein Unfall. Er hat mir was gestohlen und ich habe ihn zur Rede gestellt. Und plötzlich fiel er ins Wasser und verschwand. Ende der Märchenstunde. Wir werden das überprüfen. Vorerst aber bleiben Sie uns erhalten. Dank dem neuen Polizeigesetz können wir Sie in Gewahrsam nehmen bis Weihnachten 2020. Ist das wahr? Nein, aber es macht Eindruck. Mir nicht. Ich habe eine gute Rechtsschutzversicherung. Wenn es sein muss, gehe ich bis nach Straßburg. Der Jakobsweg wäre eine Alternative. Wenn Sie das tun, werde ich dafür sorgen, dass Sie auf der Flucht erschossen werden. Auf der Stelle. Ist mir doch egal. Ich habe eine gute Lebensversicherung. Sehen Sie, Maloney, dieser junge Mann hat Ihnen etwas voraus. Er weiß, wie man sich absichert und wie man vorsorgt. Sie hingegen leben noch immer von der Flasche in den Mund. Horning erhielt einen Anwalt und ich erhielt von Kamba ein bescheidenes Honorar. Wie genau Sven zu Tode kam, konnte nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Eines Nachts versuchte ich mein Glück erneut bei Frau Kreuz. Doch es meldete sich nur ein Anrufbeantworter. Und er war männlich. So geht das! haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten das Passwort.